Sie hören, ihr kennt ihn doch schon manches Jahr, von Wilhelm Busch. Aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Ihr kennt ihn doch schon manches Jahr, wisst, was er für ein Vogel war, wie er in allen Gartenräumen herumgeflattert auf den Bäumen, wie er die hübschen roten Beeren, die anderen Leuten zugehören, mit seinem Schnabel angepickt und sich ganz lasterhaft erquickt. Nun hat sich dieser böse Näscher, Gardinenschleicher, Mädchenhäscher, der manchen Biedermann gequält, am Ende Silber noch vermählt. Nun legt er seine Stirn in Falten, fängt eine Predigt an zu halten und möchte uns von Tugend schwatzen. Ei, so ein alter Schlingel, kaum hat er einen eigenen Kirschenbaum, so schimpft er auf die Spatzen.